Tod. Ich freue mich auf meinen Tod. Ich freue mich auf meinen Tod. Ach, hätte er sich schon eingefunden, ach, hätte er sich schon eingefunden, ach, hätte er sich schon eingefunden. Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätte er sich schon eingefunden. Auf der Welt gebunden. Ich freue mich auf meinen Tod. Ich freue mich auf meinen Tod. Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätte er sich schon eingefunden.